Drittes Kapitel: Partikulares Dogma und dogmenfreies Christentum. Unsere Untersuchung gilt den christlichen Regional- und Nationalkirchen, deren historische Existenz wir durch den Nebel der gefälschten Überlieferung hindurch erkannt haben. Ausdrücklich sei darauf aufmerksam gemacht, dass ich in diesem Hefte nur die Geschichte dieser Kirchen von dem Jahre 1300 etwa an kritisch behandeln werde. Was vor dem Jahre 1300 liegt, muss aus früher von mir mehrfach dargelegten Gründen vorläufig, also auch in diesem Hefte, ausgeschaltet bleiben. Zahlreiche brennende Probleme werden erst in späteren Veröffentlichungen zur Sprache und Lösung kommen. Wie war die allgemeine kirchliche Lage um das Jahr 1300? Es existierten gegeneinander abgeschlossene ketzerische, das heißt evangelische Regionalkirchen. Ein kirchenpolitisches Gebilde, welches diese einzelnen Partikularkirchen einheitlich umschloss und zusammenfasste, eine katholische Universalkirche, eine römische Überkirche, gab es noch nicht. Dieser Befund ist von ungeheurer Wichtigkeit. Das wird uns sofort und so recht klar, wenn wir jetzt das Augenmerk gleichsam in das Innere der Regionalkirchen, nämlich auf die Glaubenslehre, auf das Dogma dieser mittelalterlichen Christenorganisationen richten. Da taucht die wichtige Frage auf: Wie stand es um das Dogma dieser einzelnen Kirchen? Besaßen sie ein einheitliches, homogenes Gebäude von fundamentalen Glaubenssätzen? Oder bestanden Unterschiede in den dogmatischen Lehren der einzelnen regionalen Organisationen? Partikulares oder universales Dogma? Es ist notwendig, über diese Frage lange und gründlich, vor allem aber auch ganz vorurteilsfrei nachzudenken. Was sind Dogmen? Dogmen sind Sätze, in welchen die sittlich-religiösen Grundwahrheiten festgestellt sind und welche göttlicher Offenbarung entstammen. Dogmen gelten nie für eine Ansicht oder Lehre, die als bloße Meinung bezeichnet werden soll, sondern für eine, die bezeichnet werden soll als feststehend. Es handelt sich demnach um feste, unantastbare, fundamentale Wahrheitsaussagen, die sich als solche Geltung verschaffen wollen. Dafür, dass ihre Dogmen wirklich und richtig jener in den Heiligen Schriften niedergelegten Offenbarung entnommen habe, stützte sich dann die Kirche auf die ihr selbst zukommende Autorität, Seite 734. Hier ist von den Dogmen der Kirche schlechthin die Rede, also von der universalen, der römisch-katholischen Überkirche. Nun wissen wir aber, dass diese katholische Gesamtkirche erst zu Anfang des 15. Jahrhunderts verwirklicht worden ist. Wir dürfen daher obige Sätze vom Wesen und der Entstehung des christlichen Dogmas nicht, wie uns die gefälschte Überlieferung einsuggerieren möchte, für die Zeit vor dem Jahre 1400 etwa mit der noch gar nicht daseienden Überkirche in ursächliche Verbindung bringen. Kurz herausgesagt: Das katholische Universaldogma, wie es um 1400 vorliegt, stammt keineswegs, auch in seinen Grundzügen nicht, aus den ersten Jahrhunderten, sondern es stammt aus dem letzten Jahrhundert des Mittelalters. Um das Jahr 1300 war das universalkatholische Dogma zwar schon Idee, aber noch nicht Wirklichkeit. Um das Jahr 1300 existierten viele abgeschlossene evangelische Partikularkirchen, und wenn um diese Zeit vom christlichen Dogma die Rede ist, so ist das Dogma oder es sind die Dogmen dieser Regionalkirchen gemeint. Aufgrund unserer Untersuchungen sind wir nun bezüglich des dogmatischen Problems zu dem Schlusse berechtigt und verpflichtet: Da um das Jahr 1300 keine Universalkirche und somit auch kein universalkirchliches Dogma existierte, so muss es damals partikulare Dogmen der einzelnen Regionalkirchen gegeben haben. Damit ergibt sich, dass wir die Dogmenbildung ebenfalls in die Sphäre der Partikularkirchen verlegen müssen. Wenn immer und soweit überhaupt Dogmen zur Ausbildung gelangten, dann müssen sie als Sondergut aus dem verschiedenartigen Nährboden dieser Regionalkirchen entsprossen sein. ganz auf sich selbst gestellt, musste das religiöse Leben innerhalb der einzelnen Kirchen in Ansehung der Dogmenbildung verschiedenartige Ausprägungen schaffen. Wie verschiedenes Erdreich verschiedene Vegetation hervorbringt, so mussten die einzelnen Regionalkirchen, solange ihr freies Wachstum nicht von außen her gewaltsam gestört wurde, aufgrund der rassen- und volksmäßigen Eigenart ihrer Gläubigen verschiedene fundamentale Glaubenslehren hervorbringen. Wir kommen auf diesen Punkt noch zurück. Aber wirft man ein, die christliche Dogmenbildung vollzieht sich doch auf der einen, gleichartigen Basis der göttlichen Offenbarung, wie solche in der Heiligen Schrift niedergelegt ist. Man schließt: gleiche Offenbarungsbasis, gleiche Dogmenausbildung. Dieser Schluss stellt sich jedoch bei näherer Prüfung der Sachlage als arger Trugschluss heraus. Wer nun einigermaßen mit der göttlichen Basis der Dogmen, der Bibel, vertraut ist, wer ferner nur einigermaßen den psychologischen Prozess der Dogmenbildung studiert hat, der ist durchaus nicht darüber erstaunt, dass je nach der Individualität der Gläubigen die dogmatischen Resultate verschieden ausfallen. Sie müssen verschieden ausfallen. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil die Basis, die Offenbarung, die Bibel widerspruchsvoll ist. Die Bibel ist das widerspruchsvollste Buch auf der ganzen Welt. Die Heilige Schrift ist wie ein Urwald von religiös-sittlichen Aussagen und Forderungen. Sogar die Theologen verirren sich in ihm. Das Eigentümliche und Verhängnisvolle des Bibelbuches besteht darin, dass diese Schrift es niemals klipp und klar ausspricht, was denn nun in diesem oder jenem Punkte der unbezweifelte Wille Gottes sei. Erstlich hat die Schrift keine einheitliche Lehre, sagt Harnack, Band 3, Seite 65, Anmerkung 1. Die tiefe Zwiespältigkeit der Bibel betrifft also eingestandenermaßen nicht bloß nebensächliche Dinge des Christentums, sondern erstreckt sich bis in die Marksubstanz des Glaubens. Liegen aber die Dinge betreffs der Basis der Dogmenbildung so, dann kann es nicht Wunder nehmen, dass jeder Versuch, aus dem widerspruchsvollen Konglomerat der Schrift fundamentale Grundwahrheiten herauszumeißeln, mit einem verschiedenartigen Ergebnis enden muss. Schließlich kommt alles auf den Menschengeist an, der sich unterfängt, das Wirrsal der Bibelaussagen in die konzentrierte Form eines Dogmas umzugießen.